Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist mal wieder eine besondere Nacht hier bei uns. Ich habe prominenten Besuch, freue mich sehr, dass ihr da ist und begrüße ihn ganz herzlich, Christian Wunderlich. Hallo. Christian, wie geht's? Ja, gut, soweit. Wie hast du den Abend überstanden? Relativ gut. Hast du Grand Prix geguckt? So ist es. Und? Ja, muss ich da noch viel zu sagen? Es war die absolute Härte. Wer war dein Favorit? Die drei Frauen, Joy Fleming, ja, und die anderen, ja, beiden, ja, waren meine Favoriten. Und es ist ja haarscharf irgendwie daneben gegangen. Genau, also die fand ich richtig klasse. Ein geniales Trio. Ja, ein geniales Trio. Richtig schöne Stimme. Wie findest du Michelle? Ja, ist halt jetzt, die Musik ist auch nicht so mein Fall, aber sie hat auch eine gute Stimme. Mhm. Also ich habe einfach nur, deswegen habe ich das auch hauptsächlich geguckt, um einfach auch für alle zu drücken und auch zu telefonieren für die, die eben nicht Zlatko oder Musi heißen. Das Grauen war Zlatko. Das Grauen war Zlatko. Das Grauen war Mooshammer. Absolut. Und dieser Techno-Typ. Ne? Ja, genau. Also unglaublich, das war schon eine Unverschämtheit. Ich finde es sehr schade, dass die Platzierungen nicht hinterher eingeblendet haben. Ich hätte mal sehr... Hab ich auch gesagt, ne? Ich bin jetzt gespannt, wo Zlatko gelandet ist. Genau. Ne? Und diese Performance war wirklich so ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Und ich denke oder ich hoffe, dass ab diesem Abend noch irgendwie so eine Art Bruch entstanden ist. Denn diese Performance, die Zlatko da gebracht hat, das kann einfach nicht... Ich prognostiziere, dass er jetzt weg ist vom Fenster. Hoffentlich. Ja, Entschuldigung, aber es ist doch so. Ich fand übrigens extrem genial Rosenstolz. Die habe ich gar nicht gesehen, Mark, weil ich habe in der Pause habe ich nämlich wegge... Rosenstolz zusammen mit Mark Almond, ein super Titel. Ja. Super teuer. So, ihr Lieben, damit wir hier nicht nur alleine plaudern, ihr könnt natürlich gerne und sollt auch gerne mitmachen. Also wenn ihr euch mit dem Christian unterhalten wollt, wenn ihr Fragen an den Christian habt, wenn ihr loblos werden wollt, wenn ihr ihn vielleicht kritisieren wollt, könnt ihr alles gerne machen. Ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben. Passiert immer wieder, damit wir euch dann gegebenenfalls auch zurückrufen können. Eine Sendung mit einem Promi fängt hier bei mir immer traditionsgemäß mit 10 typischen Domian-Fragen an und dann seid ihr am Zug und wir beginnen jetzt mal mit den 10 Domian-Fragen. Erste Frage, Christian, wann hast du das letzte Mal geweint? Gar nicht so einfach. Wann habe ich das letzte Mal geweint? Ich weine eigentlich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder und das hat mit meinem Vater zu tun und dass er vor ein paar Jahren gestorben ist. Mhm. Aber wann genau das war, weiß ich jetzt nicht. Zweite Frage, 400.000 Rinder sollen geschlachtet und verbrannt werden, das ist sehr umstritten. Was sollte man deiner Meinung nach mit den geschlachteten Tieren machen? Also das finde ich so eine schwierige Frage. Ich bin da auch absolut ratlos, was man da machen soll. Also und da bin ich ja auch nicht der Einzige anscheinend. Mhm. Das ist ein wirklich schwieriges Thema und ich kann es nicht sagen. Ja, wirklich, absolut. Dritte Frage, wenn du von einer Zauberfee einen Wunsch, aber nur einen einzigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Dass ich überall hinkomme, nur ohne Fliegen, ohne Flugzeug. Das heißt, du magst nicht gerne im Flugzeug sitzen? Nee, nicht so richtig gerne. Ich auch nicht so gerne. Vierte Frage, was war bisher, das ist ja die nächste. Hattest du schon mal Sex mit einem Mann? Nein. Nein? Nein. Fünfte Frage, wenn es dir ganz schlecht geht, du sehr traurig, melancholisch oder gar trübsinnig bist, was tust du dann? Ich höre Jazzmusik und schreibe auch sehr viel. Mhm. Sechste Frage, welche Bedeutung hat für dich als junger Deutscher die Nazi-Zeit? Tja, ist natürlich auch immer und immer wieder ein aktuelles Thema, gerade heute auch wieder. Was für eine Bedeutung. Also es ist natürlich, es ist immer so weit weg, weil man bekommt erzählt, man sieht die Bilder, aber es ist trotzdem irgendwie weit weg, aber es ist so grauenvoll und immer wieder, wenn man davon hört oder es sieht, in Filmen oder Dokumentationen berührt es einen immer wieder und ist fassungslos, wie das passieren könnte. Mhm. Siebte Frage, gibt es etwas in dir, das dir selbst Angst macht? Wenn, dann habe ich es noch nicht gefunden. Aha. Achte Frage. Das Verfahren gegen Helmut Kohl wurde heute gegen Zahlung von 300.000 Mark, einem Bußgeld, eingestellt. Was ist deine Meinung dazu? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, weil ich denke, jeder sollte doch dementsprechend nach dem, was er getan hat, auch behandelt werden. Und dass Politiker oder auch Stars vielleicht da anders behandelt werden, finde ich nicht gut. Ich meine, die haben die Mittel und irgendwie auch noch dieses Auftreten und dass sie bevorzugt werden, da bin ich absolut gegen. Neunte Frage, wie stehst du zu Pornos? Nun ja, wie stehe ich dazu? Ich habe natürlich schon mal einen gesehen, klar, aber das ist nicht unbedingt mein Ding. Also das kann ich nicht so richtig was mit anfangen. Und die obligatorische letzte Frage, die ist immer dieselbe. Was würdest du Gott fragen? Ich würde Gott fragen, eigentlich ein einziges Warum. Und das zu verschiedenen Themen. Ja. Also kann ich gar nicht genau jetzt sagen. Ja, das ist aber auch schon sehr viel. Ja. Gute Antwort. Es gibt schon viele Prominente hier, die haben da nur rumgeeiert bei der Frage. Sehr gut. Danke. So, meine Lieben. Das heißt, meine Liebe Miriam, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo ihr zwei. Du bist dran. Leg los. Das war meine Frage. Hat auch was mit dem Grand Prix zu tun. Hast du auch gesehen? Thema waren. Hast du es auch gesehen heute? Ja, sicher. Ja. Wie fandst du es? Ganz oft angerufen für hier Joy. Schon alleine fünfmal oder so. Mit 0,2% war die nur zurück. Wirklich? Also, wirklich? Wie weißt du das? Das kam vorhin nochmal in Nachrichten. 0,2%. Ach so, wie bitter. Weil während der Sendung wurde das nicht gesagt. Nee. Nee, aber gerade am ARD oder so, diese Nachtmagazin, 0,2%. Haben Sie auch gesagt, wo Slatko stand? Ja, genau. Nee, gar nicht. Nur, dann scheint es nicht so gut gewesen zu sein. Mit 36, irgendwas ganz knapp halt nur gewonnen hat und 0,2% waren die anderen dahinter. Was für ein Ärger, ne? Ja. Ich hätte es der Joy Fleming so gegönnt. Sehr, sehr. Joy Fleming ist die beste deutsche Sängerin, finde ich. Ja. Auch den anderen beiden. Ja, die anderen beiden waren auch wirklich gut. Wirklich, also, ja. Das war toll. Miriam, aber du hast eine Frage. Ja, meine Frage, ja, genau. Ich wollte mal wissen, Christian, bist du für den Grand Prix? Hast du da schon mal überlegt, würdest du da antreten? Gute Frage. Ich würde es machen, alleine deswegen schon, um vielleicht mal wieder ein bisschen Musik reinzubringen, weil es ist ja eine Musikveranstaltung und ich finde, das sollte vielleicht auch mal langsam wieder Musik einkehren und hat dich denn niemand angesprochen eigentlich? Du hast doch eine neue CD gemacht. Das hat damit ja nichts zu tun, eine neue CD gemacht. Hat dich jemand angesprochen? Nein. Mich hat keiner angesprochen. Ich bin ja bei BMG und Slatko ist ja auch bei BMG. So. Ja. Und dann bist du gegen Slatko ein kleines Licht. Und da ja Axel Bulthaupt heute gesagt hat, nur die Plattenfirmen schicken nur ihre besten Leute dahin, musste ich alles einfach klar, ja, abgeben. Also das ist eine interessante Idee, Miriam, die du da ins Spiel bringst. Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr sitzt er da. Ja. Und dann rufen wir mal die Post hier. Und dann rufen wir für ihn an. Ja, mal gucken. Ne? Kommt drauf an, wer noch da ist. Wie findest du denn Michelle? Ja, quäkig. Mag ich nicht. Sie hat schöne Brüste, aber eine Quietschstimme, ne? Ja. Die Stimme ist schon ein Phänomen. Das ist so quakig irgendwie. Ja, ist nicht so ganz meine Welt. Ich meine, aber immerhin ist sie eine professionelle Sängerin, die schon eine ganze Weile gesungen hat. Und ich gönne es ihr viel mehr als diesen ganzen Ramazamba-Quatsch, der da aufgetreten ist. Absolut, ja. Miriam, das war die Frage. Ja, klar beantwortet und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Ja. Ne? Okay. Tschüss, Miriam. Guten Abend noch euch zwei. Danke, gleich. Tschüss. Jetzt haben wir hier, ich glaube, das ist eine Mama und ihre Tochter. Diana, 46 Jahre alt und Manuela, 14 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, ihr zwei. Hier ist erstmal die Mama, die Diana. Die Mama, hallo. Oh. Ja. Deine Frage. Meine Frage, ich habe eigentlich keine Fragen, sondern meine Tochter ist der größte Fan von Christian Wunderlich. Der größte. Der größte. Wir glauben. Sein Zimmer ist voll mit Postern, ihre freien Arbeiten in der Schule, ihre Themen, nur Christian Wunderlich. Mein Gott, jetzt werde ich ganz wiederholt. Fantastisch und ich würde am liebsten weitergeben zu meiner Tochter. Ja, hier gibt's sie uns mal. Bitte. So, fertig. Ich übergebe an Manuela. Ja. Tschüss, Diana. Tschüss. Tschüss. Hallo Domian, hallo Christian. Moin. Hallo Manuela. Jetzt hast du die einmalige Chance, ihn direkt zu fragen. Ja. Du bist schon ein bisschen aufgeregt? Ja, und wie? Macht aber gar nichts. Leg los. Okay, also Christian, was ist für dich für ein Gefühl zu wissen, dass dich Menschen, von denen du nicht mal weißt, dass es sie gibt, so viel von dir wissen? Es hat schon was Verrücktes. Es ist irgendwie strange. Also es ist zu wissen überhaupt, dass sie einen kennen. Ne? Und manchmal, dass sie einiges über einen wissen, sondern überhaupt, dass sie einen kennen, ist schon ein wirklich merkwürdiges Gefühl. Und ich merke auch immer wieder, dass ich mich daran nicht so richtig gewöhnen kann. Also ich gehe auf die Straße und manchmal wundere ich mich jetzt noch, wenn Leute mich komisch angucken und mich erkennen und frage mich dann, Moment, ist das jetzt jemand, den du kennst oder so? Und du weißt nicht mehr wer, das passiert ja auch des Öfteren. Ne? Und also richtig umgehen kann ich damit noch nicht. Es ist völlig verrückt. Auch sicher sehr seltsam, die Vorstellung, dass Leute, während sie deine Musik hören, ganz tolle Dinge erleben, vielleicht ganz traurige Sachen. Und du bist involviert, ohne dass du das weißt. Absolut. Ja. Als ich das Lied That's My Way to Say Goodbye rausgebracht habe, zum Beispiel, gab es auch einige, die mir geschrieben haben, dass sie durch dieses Lied auch über den Tod eines nahen Verwandten besser gekommen sind, oder dass es ihnen sehr geholfen hat, auch mal zu weinen und dabei dieses Lied gehört haben. Das berührt einen unglaublich, weil man auch den ganzen Prozess des Liedes mitbekommt, von Demo-Version bis fertig und dann wirklich die Leute damit richtig zu erreichen. Das ist schon ein Wahnsinn. Manuela, du bist so ein großer Fan von dem Christian. Ja. Seit wann? Seit wann? Seit 2,5 Jahren oder so. Und wo bist du zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden, wo du dachtest, wow, das ist aber ein toller Bursche? Durch das erste Lied. Durch das erste Lied? Also durch die Musik, nicht durch die Schauspielerei? Ah, nee. Ja. Also du kanntest mich noch gar nicht von VL, von Verbotene Liebe? Nee. Ah ja. Und kannst du so sagen, was du so wirklich toll an ihm findest? Ich weiß nicht, ich kann es nicht so genau sagen. Kann man schwer begründen, ne, wenn man jemanden einfach nett findet. Und ist das wahr, dass das ganze Zimmer voller Poster von ihm hängt? Ja. Wo gab's die? In der Bravo wahrscheinlich, ne? Star. Ja, so diese ganzen Zeitschriften halt. Manuela, war's das? Ja. Dann danke ich für deinen Anruf. Grüß die Mama nochmal schön. Ja. Und wir verabschieden uns von dir. Und schlaf gut. Okay. Tschüss. Viele Grüße. Tschüss. Christian, wir müssen nochmal von ein bisschen von vorne anfangen. Du bist jetzt 21 Jahre alt und warst eigentlich im zarten Alter, Kindesalter, gerade entwachsen, 15 Jahre, eigentlich schon ein Star in Deutschland. Nicht richtig Star, aber doch schon sehr bekannt. Man hat dich aus der Schule quasi herausgeholt in die verbotene Liebe. Wie kam das? Wie kommt sowas? Ich habe im Kölner Express, in dieser Tageszeitung, habe ich eine Anzeige gelesen und da stand drin, wir suchen jemanden mit einer Beschreibung, die nicht unbedingt auf mich gepasst hat. Und na gut, ich hatte mich vorher sowieso schon ein paar Mal da beworben. Großen, starken Mann, schwarze Haare. Danke. So was. Das ist der starke Mann. Ja, nee, klasse. Nee, super. Nein. So in etwa. Also sie haben gesagt, er soll blond sein und damals war ich halt noch dunkler. Und er sollte lange Haare haben und damals hatte ich den noch kurz und das, und außerdem war ich zu jung. Ich bin trotzdem hingegangen und habe dieses Casting gemacht und und eine Woche später haben sie angerufen und gesagt, es geht. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das war ein unglaubliches Gefühl. Vor allem habe ich mir früher mal gedacht, wenn du sowas jemals erfahren solltest, flippst du bestimmt total aus, rennst durch den gesamten Park, schreist alle zusammen. Hast du das gemacht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Man sitzt dann da. Man nimmt es dann als selbstverständlich oder ist es alles normal? Du musst es erstmal so ein bisschen verdauen. Jetzt bist du gleich von 0 auf 100 in diese Produktion Verbotene Liebe reingekommen. Du konntest doch dann nicht mehr weiter zur Schule gehen, ne? Doch. Doch, hast du weitergemacht. Ja, parallel alles weitergemacht. Ich hatte ja auch noch Leute, die mir geholfen haben, also mit mir Hausaufgaben gemacht haben oder eben also einfach gearbeitet haben. Hast du einen Schulabschluss gemacht? Ja, habe ich gemacht. Nämlich? Ich habe 12 Schulklassen gemacht. Das ist mittlere Reife, soweit ich weiß. Nee, das ist Fachhochschulreife. Nee, ich habe 12 Klassen gemacht, weil ich einmal hängen geblieben bin. Ach so, das ist der mittlere Reife, ja. Wie haben denn deine Mitschüler darauf reagiert, wenn plötzlich Christian im Fernsehen war und alle ihn kannten und viele ihn kannten? Das ist ja nicht, ist dir da nicht sehr viel Neid entgegengeschlagen auch? Auch, auf jeden Fall. Also es gab natürlich diejenigen, die ganz interessiert waren und auch gefragt haben, wie läuft sowas ab und wie funktioniert das? Und manche, die gefragt haben, wie viel verdienst du? Das war eigentlich die am meisten gestellte Frage. Und natürlich gab es auch Leute, die gesagt haben, ach so, das ist doch alles Mist und das würde ich nie machen und jetzt bist du aber echt läppisch. Die Frage ist ja gar nicht so dumm, wie viel verdient man da, wenn man als Jungstar, in Anführungszeichen Jungschauspieler da einsteigt? Darfst du das überhaupt erzählen? Nee, nicht so richtig, aber es war schon gut. Also auf jeden Fall, es war für einen 15-Jährigen, der quasi vorher noch nie was gemacht hat, das ist ordentlich. Wie bist du denn dann? Man ist ja, wenn man jung ist, noch sehr leicht zu beeindrucken, auch von positiven Reaktionen von außen. mit diesem, ich sag mal, mit dieser kleinen Berühmtheit umgegangen? Also ich habe mich nie irgendwie als Star gesehen oder sowas. Also ich bin durch die Schule nicht gelaufen, so mit erhobenem Haupt und habe dann irgendwie den großen Macker gemacht oder sowas. Für mich war das eher eine Zeit lang so wie so ein Hobby. Also ich habe es total gern gemacht und... Sind denn deine alten Freunde bei dir geblieben oder haben sich schon welche distanziert? Nicht alle. Das glaube ich, ja. Also es gab schon auch welche, die damit einfach nicht klarkamen. Und es gab doch sicher auch welche, die sich dann an dich herangeschleimt haben. Ne? Ja, natürlich. Da gab es auch einige. Aber ist das nicht irre schwierig? Das ist ja als erwachsener Mensch schon sehr schwer, das zu unterscheiden. Meint es jemand ernst oder will er einfach mich, weil ich erfolgreich bin? Konntest du das gut unterscheiden? Naja, also es war in der Schule schon ziemlich durchschaubar. Ja, also wenn dann plötzlich die ganzen Mädels da ankommen, das ist natürlich schön, aber du denkst dir dann natürlich auch, Moment mal, das ist irgendwie nicht so ganz echt. Ja. Warst du sehr aufgeregt am Set, so nennt man das ja, da wo die Filme gedreht wurden, das Fernsehen war die ersten Male? Es geht eigentlich gar nicht mal so, wie ich vorher gedacht hatte, weil es war wirklich, wirklich so nett alles da noch. Mhm. Familiär und verbundene Liebe war ja gerade noch so in der Startzeit. Mhm. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Es war richtig schön. Also ich muss dir sagen, das ist jetzt keine Schmeichelei, weil du jetzt hier bei mir sitzt. Ich bin eigentlich nicht der Soap-Gucker. Habe aber damals am Anfang schon verbotene Liebe ein bisschen geguckt, weil ARD und das war nur was Besonderes. Und da ist mir aufgefallen, dass du eine der wenigen, von den Jungen zumindest, warst, die relativ schnell professionell vor der Kamera wirkten, obgleich du ja nur auch keine Schauspielausbildung hattest. Genau. Ist das ein, jetzt im Nachhinein von dir aus vielleicht betrachtet, schon ein Talent, was da so rauskam? Ich denke mal jetzt auch, jetzt nicht böse nehmen, ich denke ja, schon. Also es war auf jeden Fall immer das Interesse da. Mhm. Ich habe, wie viele andere wohl auch, immer Schultheater gemacht und ich hatte immer Lust daran, das zu machen. Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen. Also war schon so eine Sehnsucht da, das mal irgendwann zu machen. Absolut. Davon geträumt auch. Ja, genau. Gab es damals schon so Idole, Schauspielidole, wo du dachtest, nee, damals nicht, das hat sich dann entwickelt. Also momentan oder über die Zeit wurde dann Ethan Hawke mein absolutes Idol. Heute auch noch? Ja. Heute auch noch. Ja. Du warst dann einige Jahre bei der Verbotenen Liebe und bist dann ausgestiegen. Warum? Naja, also ich war ja auch schon ziemlich lang dabei. Dreieinhalb Jahre war ich dabei, glaube ich. Und irgendwann überlegt man sich so, jetzt stehst du davor, vor dem nächsten Vertrag, sie halten ihn dir hin, ein Jahr weitermachen, ja oder nein. Und die Musik hatte gerade angefangen und es war einfach alles zu viel. Und da habe ich gesagt, okay, ich will jetzt einen Schritt weitergehen und mal gucken, was passiert, wenn ich da rausgehe. Ist ein Risiko, ne? Für Leute, die auf jeden Fall arbeiten. Absolut. Mhm. Es gibt so viele, das bekomme ich ja wirklich selber auch mit live, die rausgehen und denken, ich bin nicht der Star. Ja, aber die vergisst man wieder. Ja, ganz oft. Mhm. Die meisten vergisst man wieder, absolut. Und meistens auch wirklich die dann so rausgehen, so, hey, wer will mich als Erster? Ne? Und das hat mich einfach auch abgeschreckt und ich denke, das hat mich so ein bisschen dann auf den Boden gehalten, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche es, aber ich muss damit rechnen, dass es eben auch schief geht. Aber es ist nicht schief gegangen und du bist erfolgreich im ZDF mit den Nesthockern, genau. So heißt das. Du hast da ja so auch in der Serie das Image eines etwas aufmüpfigen, aber sehr charmanten jungen Mannes. Ist das, und das hast du ja letztendlich generell ja auch, auch der Traum der Mütter, die gerade angerufen haben, der eventuell Schwiegermütter. Mittlerweile vielleicht Albtraum mit den ganzen Postern. Ja, ganz im Ernst, ist das so ein Image, mit dem du sagst, mit dem du gut leben kannst, oder du sagst, ich bin auch so, ich bin halt so, oder möchtest du gerne dich auch anders sehen? Ich gebe mich ja nicht anders, ich kann ja jetzt nicht plötzlich auf Robbie Williams machen, das wird mir keiner abnehmen. Und insofern, ich glaube, ich bin netter und ich denke, das ist auch gar nichts Schlimmes. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man nett ist. Das ist schon okay, denke ich. Also insofern, ich verstell mich nicht. Okay, jetzt machen wir weiter mit Marc. Und Marc ist 21 Jahre alt. Hallo Marc. Ja, hallo Domian. Morgen. Hi. Deine Frage. Ja, ich habe eigentlich keine Frage, ich wollte eigentlich nur was erzählen. Und habe eine Freundin, mit der bin ich 2,5 Jahre zusammen. Und die ist total verrückt nach dem Christian und hat Bilder im ganzen Zimmer hängen. Haben wir schon wieder. Und hört deine Clips und was, und da macht mich total verrückt. Und ja, ist schon fast unausstehlich. Bist du denn nicht tierisch eifersüchtig auf den Karl, ja? Ach, nö. Nicht wirklich. Ist ja eigentlich auch gar keine richtige Konkurrenz dann, ne? Ich meine, ich bin da nicht in greifbarer Nähe. Und du hörst dann auch immer quasi, musst dann quasi auch immer die Musik damit hören, wenn sie so... Ja, die Musik höre ich nicht mit, weil ich habe gesagt, die kannst du hören, wenn ich da bin. Beziehungsweise, wenn ich bei ihr bin, beziehungsweise wenn sie bei mir ist. Dann ist es jetzt auch gerade, man sagt, ah, lass mich unbedingt gucken, der Christian Wunderlich ist da. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann ruf ich da jetzt mal an und sag jetzt mal was dazu. Aber du wirkst doch relativ entspannt, ne? Also es kratzt dich nicht wirklich, dass sie da so einen... Ja, ich meine, ich sehe das so ein bisschen mit Humor, weil... Ja. Naja, ich habe hier so schon Sachen gehört, wo die Freunde dann richtig sauer sind, ne? Weil die Mädels oder umgekehrt auch die Jungs sich da so reinsteigern, dass die eigene Beziehung, die reale Beziehung darunter leidet, durch so ein Fan, durch so ein Idol geschlagen. Ja, manchmal geht es mir ein bisschen zu weit, wie soll ich das beschreiben, also... Da guckst du halt nur die Bilder an und sprichst die ganze Zeit von ihm, wie toll er ist und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und ja, ich so, ach so. Aber ja. du kannst damit gut leben. Ach ja, ich denke schon, hätten wir uns sehr gut mit leben können. Nun würden wir eigentlich gerne mit deiner Freundin noch reden. Wo ist die denn gerade? Ja, warte mal, ich guck mal, ob sie im Nachbarraum ist, ob sie schnell auf dem Weg mal gerade, ja? Ja, also wenn schon, dann sollte sie die Gelegenheit auch nutzen. Hallo. Ja, hi. Hallo, wen haben wir denn da? Ich heiße Nadine. Nadine, grüß dich. Moin. Hier ist er. Ja, ich weiß. Jetzt bist du platt, ne? Ja, ich habe eine Frage und ich wollte fragen, ob du mir ein Autogramm schicken kannst. Klar, das können wir machen, das arrangieren wir nachher. Ja. Hast du nicht vielleicht noch eine andere Frage? Das ist ja eine recht harmlose Frage. Fällt mir im Moment keine ein. Weiß man nicht, ne, wenn man so überrascht ist darüber. Auf jeden Fall, du bist ein großer Fan von ihm. Ja, das. Bist du denn, wir haben es gerade ja von der Miriam anders gehört, dass sie denn auf Christian aufmerksam geworden ist durch die Musik. Ist das bei dir ähnlich oder bist du durch seine Fernseharbeit auf ihn aufmerksam geworden? Durch die Serie Verboten Liebe. Aha. Das habe ich schon mal geguckt und so. Ja. Na gut, also du kriegst dein Autogramm, das hast sein Autogramm zugeschickt. Danke. Das kannst du dann auch noch an die Wand packen. Okay? Ja, tschüss. Tschüss Nadine und tschüss Marc. Ciao. Jetzt haben wir den Felix hier. Felix ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, hallo Christian. Morgen. Ja, mich würde mal Folgendes interessieren. Dir ist ja sicherlich auch bekannt, dass du auch ziemlich viele schwule Fans hast. Dass du also auch in schwulen Kreisen eigentlich sehr beliebt bist. Sowohl deine Musik natürlich, als auch du selber. Mich würde mal interessieren, ob es da vielleicht mal irgendein besonderes Erlebnis oder so mit einem männlichen Fan oder einer Gruppe von schwulen Fans oder so gegeben hat. Ob du da irgendwo mal massiv bedrängt wurdest oder ob es da... Nee. Also, ob die dir was Schwules geschenkt haben, waren die Schwulen... Nee, ja. Nee, eigentlich nicht bisher. Ich muss gerade überlegen. Also selbst bei Konzerten sieht man eigentlich meistens vorne... fast nur weibliche Wesen und viel weiter sieht man dann auch gar nicht, weil die Strahle einem dann entgegenstrahlen. Mhm. Aber jetzt sowas, nee, eigentlich nicht. Kriegst du viel Post, Fanpost von Jungs auch? Ja, es ist ja auch so, dass die Post dann auch vom Fanclub bearbeitet wird und ich nicht alle Briefe mitbekomme, aber mit Sicherheit auch, klar, mit Sicherheit. Felix. Ja? Weißt du, was mich auch gewundert hat, das frage ich dich, jetzt gebe ich die Frage gleich weiter. Man kann im Internet ja viel über dich sehen und es gibt da so Fanseiten und alles mögliche. Und da gibt es auf einer Fanseite so ein Abstimmungskästchen. Ist Christian schwul? Ja oder nein? Weißt du das? Nee. Da war ich ganz baff, wer das installiert hat und warum das so ein Thema ist. Tja, das weiß ich auch nicht. Und noch baffer war ich, dass es dann so einen Button gab mit nackten Jungs auf dem... Ja, das findet man im Internet ja wirklich überall. Ja, auf der Fanseite. Also du weißt ja gar nichts von. Nee, gar nicht, ne? Nee, also Internet, das ist auch wirklich, glaube ich, kann eine ziemlich heikle Angelegenheit werden. Also was da so alles drin rumwuselt. Ja, aber das war auf deinen Seiten, auf den Fanseiten. Nicht auf den offiziellen, aber. Ja, doch, glaube ich. Nee, nicht auf den offiziellen. Egal, ich habe es gesehen unter Christian Wunderlich auf jeden Fall. Gut, Felix, war es das? Deine Frage? Eine Frage hätte ich vielleicht noch... was war denn dein ungewöhnlichster Ort, wo du mal Sex hattest? Auch eine schöne Frage. Wir hören alle gar nicht zu. Ich kann doch jetzt nicht hier drüber reden, meine Mutter kommt auch zu. jetzt muss ich mal gerade überlegen. Du musst es auch nicht sagen, dass ich mag. Wenn es zu intim ist, klar. Nee, das ist nicht, nein. Mir fällt da nichts ein. Okay, alles klar. Tschüss. Danke, ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Christian, wahrscheinlich fragen sich auch nur tausende von Fans, oder? Noch viel mehr. Wie lebt der eigentlich? Hast du eine eigene Wohnung? Nein. Nein? Ich bin selber noch ein Nestocker. Bei der Mama? Genau. Hotel Mama? Mhm. Ein eigenes Zimmer oder mehr? Hast du mehrere Zimmer? Ich habe zwei Zimmer. Habe ich, ja. Und wie sehen die Zimmer aus? Auch mit Postern? Plüschtier? Also das mit den Plüschtieren, das ist ja so... Habe ich nämlich auch gelesen irgendwo. Ja, das sammelt sich dann an und wir sammeln die und die Frau meines Managers ist Ärztin und dadurch haben wir gute Kontakte dann auch zu Kinderkrankenhäusern und das geben wir dann. Das sind die, die du zugeworfen bekommst auf den Konzerten? Genau. Die kaufst du dir selbst gar nicht? Nee, ja. Oder geschickt bekommen oder sowas, genau. Hast du denn ein Plüschtier oder irgendeinen... Ich habe mehrere sogar. Was du gerne privat auch magst? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch teilweise welche noch von meiner Geburt her. Nämlich, was ist dein Lieblings? Mein Teddybär Tom, der eigentlich kein Bär ist, sondern eine Katze, aber aussieht wie ein Bär. Achso, und er wird Teddybär Tom genannt. Tom. Ah ja. Also bei der Mama, hast du eine Freundin? Ja. Ja, wie lange schon? Ein Jahr und 3 Monate. Sie ist sauer, wenn ich das jetzt nicht sage. Und zwar am 27.11. Hey, und sie heißt auch Nadine, ne? Ja. Nadine. Genau. Was machst du, wenn du Freizeit hast? Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist für dich, so, du lebst hier in Köln, so normal rauszugehen, in Bars oder schwimmen zu gehen oder irgendwas, weil so viele Leute dich kennen und du bist umschwärmt und von, wie machst du das? Ich muss da sagen, ich bin ja gar nicht so ein Ausgehtyp. Also ich gehe nie in Diskotheken oder auch ganz selten mal irgendwo was trinken oder so. Wenn ich mal freie Zeit habe, dann hänge ich mit meinen Freunden rum oder mit meiner Familie oder Freundin, höre viel Musik, schreibe wie gesagt auch sehr viel und gehe sehr selten weg. Also insofern, ich werde da gar nicht so oft mit konfrontiert. Mhm. Du sagst, du schreibst auch sehr viel. Du bist, kann man ja sagen, du bist Dichter, kann man sagen? Ja, kann man sagen, ne? Du bist gerne. Musiker, du bist Dichter und du bist Schauspieler. Und ich muss dir gestehen, dass ich ganz baff war, als ich deine Texte gelesen habe. Mhm. Yes, ich habe ein Fanbuch, das heißt Christian Wunderlich, Multitalent auf Erfolgskurs, und da sind einige Gedichte von dir drin. Mhm. Die sind schon etwas älter auch. Die sind etwas älter. Ich habe hier eins, das heißt Einsame Rose, 1997. Das ist, glaube ich, eine Seite von dir, die man so gar nicht erwartet. Wahrscheinlich, ja. Jetzt... Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber ich frage dich, hättest du Lust, das mal vorzutragen? Ja, klar. Gerne. Einsame Rose. Das Leuchten deiner Augen dem Funkeln der Sterne gleich. Und schaust du mich an, werden meine Knie weich. Mit deinem Lächeln zauberst du Licht in die Nacht, in der ich nicht schlafen kann und immer nur an dich gedacht. Du ziehst mich in deinen Bann mit deiner wundervollen Art, die mich oft nervös gemacht, bis ich mich dir offenbart. Du bist wie eine einsame Rose auf einem großen Feld, die wunderschön und zart sich bestimmt noch lange hält. Und doch so weit entfernt wie eine Wolke, die vom Wind verweht, für immer in meinem Herzen besteht. Und gehst du deinen Weg, so denke immer daran, dass ich da bin und ohne dich nicht leben kann. Ja, sehr einfühlsam. Ja. Sehr emotional. Mhm. Also, muss ich schon sagen, so sind deine Texte sind ja ähnlich, so die Texte zur Musik, die sind auf Englisch allerdings geschrieben. Genau. Drei große Bereiche, Schreiben, Musik und Schauspielerei. Woher kommt bei dir der Trieb, dich so sehr nach außen kehren zu wollen, zu müssen? Also als erstes, glaube ich, hat das immer was damit zu tun, dass man geliebt werden möchte, und zwar immer mehr und doch irgendwie... Hast du da ein Manko gehabt irgendwann mal, dass das sich so... Nee, aber es ist so, ich weiß nicht, ich mache einfach, als allererstes mache ich ganz gerne... versuche ich mich aus. Also ich lasse mich nie gerne auf irgendwas festlegen. Mhm. Ich bin nicht einfach nur gerne der Sänger. Verstehe ich. Wie wichtig ist dabei Öffentlichkeit und wie wichtig ist Publikum? Man könnte ja auch sagen, ich lebe das so für mich in meinen vier Wänden aus. Naja, es scheint ja eben doch irgendwie ein wichtiger Teil zu sein, eben auch zum Beispiel bei Live-Auftritten, das mitzubekommen. Mhm. Man schickt quasi die CDs raus in die weite Welt, also in Deutschland, ja, und weiß ja gar nicht, was passiert damit so genau. Und das bekommt man dann zum Beispiel bei so einem Live-Auftritt mit. Das ist das Gute zum Beispiel dann auch, wenn man auf Tournee geht. Mhm. Wenn man die Emotionen auch in den Gesichtern irgendwie sieht. Wobei einem das natürlich auch ungeheuer das Ego schmeichelt und das Ego pinselt, ne? Wenn einem deine ganze Halle jubelt. Und natürlich. Würdest du sagen, dass auch eine große Antriebsfeder deine Eitelkeit ist? Eine gesunde Eitelkeit, bestimmt. Mhm. Bestimmt. Wo würdest du sagen, hört die gesunde Eitelkeit auf? Das ist ja gerade bei Menschen, die in den Medien und in der Öffentlichkeit arbeiten, eine sehr berechtigte Frage. Und oftmals gibt es da ja bizarre Perversionen, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, wenn man merkt, dass diese Eitelkeit in Arroganz wechselt, dann muss man aufpassen und wieder die Notbremse ziehen. Das ist es einfach. Könntest du dir vorstellen, auch etwas zu machen, was ganz fern ist von Öffentlichkeit? Ja. Was zum Beispiel? Also in dem Bereich auf jeden Fall schon gerne, würde ich schon gerne bleiben, nur halt hinter der Kamera irgendwas. Also Drehbücher schreiben oder vielleicht auch mal Regie probieren. Also wie gesagt, alles probieren, auch wirklich unter der Prämisse, wenn ich merke, ich kann es nicht, dann lasse ich es auch. Also es ist wirklich nicht zwingend, dass ich jetzt 1000 Sachen machen muss. Ja, also ich kann auch zeigen, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht tanzen, ich lasse es. Gut, jetzt nehmen wir mal den nächsten Anrufer ran, die nächste Anruferin, das ist Natascha und Natascha ist 22 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Natascha, leg los. Ich bin ziemlich aufgeregt, so, ne? Ach, das ich sind, auch. Sind wir ja alle. Ja, und zwar, mir ist gerade noch eine zweite Frage eingefallen. Könnte ich dann zwei Fragen stellen? Klar. Ja, gut. Erstens wollte ich fragen, was der Christian über Drogen denkt. Ja, fangen wir gleich mit der Frage an und beantworten die auch. Du meinst wahrscheinlich harte Drogen, ja? Also jetzt nicht genau. Ja, halt, genau. Welche Drogen meinst du genau, Natascha? Ja, Heroin. Mein Freund ist leider auch daran betroffen, so, und da wollte ich fragen, was Christian drüber denkt, so, wie man damit umgehen soll und, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, damit hatte ich noch nie Kontakt. Auch nicht mit weichen Drogen? Was meinst du genau? Also jetzt Haschisch. Oder? Ja. Nee, noch nie Kontakt, obwohl man ja auch immer wieder hört in dieser Branche, dass es da verstärkt ist. Und unter uns gesagt, es ist auch... Und auch noch kein Pillchen geschluckt. Nee, gar nichts. Noch nie. Aber auch noch nie diesen Drang gehabt, das mal auszuprobieren. Nichts, gar nichts. Ich habe da keine Beziehung irgendwie auch zu. Ich rauche auch nicht und ich trinke auch nicht. Das ist jetzt auch gar kein Spruch. Wo ist eigentlich die Schattenseite von Christian Unerlich? Der Abgrund. Wo ist der Abgrund? Naja, zum Beispiel, ich bin sehr stur. Ich bin ziemlich dickköpfig. Also das kann schon mal zu heftigen Diskussionen führen, auf jeden Fall. Aber wir waren bei den Drogen, wir wollen die Natascha jetzt nicht zur Seite drehen. Also da hat er nicht so gut Erfahrung mit, sagt er. Nee, überhaupt nicht. Gut, das ist auch gut so. Und da wollte ich noch fragen, wie er mit der Singerei angefangen hat. Weil mein größtes Hobby ist auch das Singen. Nur ich weiß nicht, wie man das so machen soll, wenn man da irgendwie mit was anfangen möchte. Ob man da irgendwie was einschicken soll oder... Ich würde, bei mir war das ja doch ein bisschen anders, vielleicht dann doch schon als bei anderen. Du hattest Glück, ne, weil du schon bekannt warst. Das führt auf jeden Fall dazu. Ich habe das einfach auch gemerkt, als ich Karaoke gesungen habe. Das war bei mir... Ja, das ist bei mir auch das, was ich angefangen habe, den Sängerin nachgemacht und dann singst jedes, also... Machst du auch deine eigenen Sachen, also schreibst du auch eigene Songs? Genau, und das ist nämlich, glaube ich, das Wichtige dann auch für Plattenfirmen. Wenn du was schickst, keine Coverversion oder sowas, dann ist direkt erstmal wieder vorbei. Das ist so jedenfalls meine Erfahrung. Ist das so? Also bei meiner Plattenfirma war das so. Ich dachte, die würden auf die Stimme achten und wie man auf die Performance so. Ja, nee, also es kommt immer sehr gut an, wenn da wirklich was Eigenes ist. Was Eigenes, dann halt einfach machen, weißt du, und irgendwie auch übermitteln, versuchen zu übermitteln, dass es dein Traum ist und dass du da alles reinhängst und einfach, ist hier schwer, ne? Es ist wirklich schwer, es ist auf jeden Fall schwer und ich habe da leicht reden, aber ich würde es einfach tun, weißt du, jetzt hast du noch die Chance, mach es. Ich finde auch, Natascha, wenn du von dir überzeugt bist, würde ich mich da auch gar nicht mürbe machen lassen nach dem Motto, das wollen so viele und das klappt so und so nicht. Man muss es versuchen. So war das ja auch bei mir mit der Schauspielerei zum Beispiel. Ja. Ich habe 7-mal zu Verbotene Liebe geschrieben, immer wieder in einem anderen Stil, mal ein bisschen tougher, mal ein bisschen zurückhaltender. Also einfach tun, weißt du, das ist ich es. Ich glaube, das hat auch sehr viel was mit Selbstvertrauen zu tun. Ja, man muss an sich selbst glauben. Ja. Gut, Natascha, wir wünschen dir viel Glück. Danke. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Hey, jetzt haben wir schon 1.33 Uhr. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. 1 Uhr 34 und 55 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht habe ich Promi-Besuch, hier nämlich den Christian Wunderlich. Und wenn ihr auch mit Christian reden wollt, ruft ganz einfach an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt unter 0800 5678 110. Christian, was war bisher in deinem Leben das Schwierigste oder Schlimmste, was du bestehen musstest? Der Tod meines Vaters. Das war für mich das Schwierigste. Und das, wann war das? Das war 94. Es ist schon 7 Jahre her und es ist so wahnsinnig, wie schnell das geht. Dein Vater war sehr schwer krank. Ja. Der hatte einen Gehirntumor. Genau. Und hat sehr viele Jahre auch gelitten. Mhm. Wie viele Jahre? Eigentlich so deine ganze Kindheit? Ja, irgendwie schon. Also es ging wirklich über Jahre und Jahre. Ich habe da meine Jugend, meine Kindheit eigentlich mit verbracht. Mhm. Also es war ein ständiges Hin und Her zwischen jedenfalls ist es mir so vorgekommen, zwischen Krankenhaus und wieder zu Hause und wieder Krankenhaus und zu Hause. Und es war irgendwann, es hört sich vielleicht ein bisschen bitter an, aber es war irgendwann normal. Mhm. Du kanntest den Vater gar nicht anders als eben krank. Als mit dieser Krankheit. Das heißt, die Dramatik war dir eine gewisse Zeit lang gar nicht so bewusst. Nein, diese Härte der Situation, nee. Wurde darüber gesprochen zu Hause, dass es eine tödliche Krankheit eventuell ist? Nein, also wurde es bestimmt, aber ich habe davon nichts mitbekommen und gar nichts. Ist er dann plötzlich verstorben? Ging nachher ziemlich schnell. Mhm. Also es hieß dann irgendwann, und das war auch für mich der Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, oh, das ist ja wirklich richtig, richtig schlimm. Da warst du wie alt, sagen wir mal eben, um es einzuordnen? Da war ich so 13, 12, 13. Ja gut, da geht es dann ging's los, dass man es wirklich voll mitbekommen hat. Als es dann hieß, ja, wir operieren dann nochmal, aber es könnte sein, dass er dann blind wird. Mhm. Und das konnte ich erst nicht so ganz verstehen, ja. Und ja, und dann ging's irgendwie schnell. Ja, wie schnell kennst du? Er kam nach Hause und man konnte eigentlich zusehen, wie es vorbeiging. Hast du da mit deinem Vater über seinen Tod gesprochen? Nee. Das nicht. Nachher ging es auch gar nicht mehr. Also er hat zum Beispiel, man hat ihm was in die Hand gegeben und er hat es in den Mund, also er war eigentlich wie ein kleines Kind nachher. Und es war so eine unglaubliche Erfahrung in meinem Leben. Natürlich dann auch mit 14, du bist gerade Pubertät, es fängt an und gerade da brauchst du natürlich irgendwie gerade den Vater auch als Junge. Und dann sowas mit ansehen zu müssen, das war... Ist er zu Hause gestorben? Nein. Im Krankenhaus? Ja. Warst du dabei, als er gestorben ist? Nein. Das war morgens, als wir das erfahren haben. Und ich bin auch nicht mehr hingefahren. Also das konnte ich nicht mehr. War er bis zum Schluss bei Bewusstsein oder nicht mehr im Krankenhaus? Nicht richtig, glaube ich. Man hat ja oft das Gefühl, wenn man sehr nahestehende Menschen verliert, dass man vielleicht nicht richtig Abschied genommen hat oder dass man die richtigen Worte nicht gewechselt hat. Hast du das auch? Absolut, ja. Ganz klar. Also es ist einfach so, als Kind ist es oft so, dann denkst du, dann gehst du halt nicht heute ihn besuchen im Krankenhaus, sondern morgen. Mhm. Das wird schon, ne? Mhm. Und genau so eine Situation war es da eben auch. Und das macht es für mich immer noch so schwierig, dass ich an diesem Tag gesagt habe, oder einen Tag halt vorher gesagt habe, ich hatte Theaterproben, für eine Theateraufführung und ich habe... Aber das war ja noch nicht die Zeit der verbotenen Liebe, das war noch vorher. Nein, das war vorher, genau. Und ich habe halt gesagt, okay, ich schaffe das irgendwie nicht, jetzt auch mit der Probe das alles hinzubekommen, dann gehe ich morgen. Ja. Gibt es was ganz Gravierendes, was du ihm gerne hättest noch gesagt? Es gibt vieles, ganz vieles. Ich würde gerne sehen, wie er das mitbekommt, wie er darauf reagiert und wie er sich mit mir freut. Oder ich würde mit ihm auch über so viele Sachen gerne reden. Wie lange hast du gebraucht, um... Verarbeiten wird man das nie richtig können, aber dass du so einigermaßen darüber hinweg bist. Denn darüber hinweg ist auch kein gutes Wort. Dass man damit umgehen kann vielleicht. Ja, vielleicht. Immer noch ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gehst du zum Grab oft? Ganz selten, weil ich verbinde einfach ihn nicht mit dieser Stelle. Er war die ganze Zeit entweder halt im Krankenhaus oder zu Hause und hat dieser Friedhof nichts mit ihm zu tun. Redest du so in Gedanken mit ihm? Oder, ganz selten. Immer seltener. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich möchte es sehr gerne, aber ich kann nicht richtig dran glauben. Das heißt, dieser Trost ist auch nicht da. Wenn man da fest daran glaubt, vermittelt einem das einen großen Trost, wenn man jemanden verloren hat. Klar. Man weiß, er lebt weiter und er ist irgendwo und sieht mich vielleicht auch. Genau. Also das denke ich mir schon manchmal, dass er mich sieht und dass er stolz ist und er wäre wahnsinnig stolz wahrscheinlich, ne? Wenn er das mitbekäme alles. Ja, ich denke schon. Und aber so richtig dran glauben, also kann ich irgendwie nicht. Wie alt ist dein Vater geworden? Da muss ich jetzt sogar überlegen. 54. 54. Hm. Hat diese frühe Erfahrung jetzt in deiner Jugend mit dem Tod dein Denken über den Tod, was deine Person angeht, auch verändert? Eigentlich nicht. Hast du Angst davor? Ich meine, du kannst auch plötzlich schwer krank werden, wie alle da wissen. Klar, klar. Ich habe Angst davor, wenn ich dran denke, also wenn mir einfach nochmal bewusst wird, zum Beispiel, wenn ich deine Sendung höre, da gibt es ja auch hin und wieder wirklich sehr, sehr tragische Fälle. Mhm. Und in so einem Moment zum Beispiel wird einem nochmal bewusst, wenn man darüber nachdenkt, wie schnell es doch gehen kann und wie intensiv man eigentlich jeden Tag nutzen muss. Mhm. Und dann bekommt man schon ein bisschen Angst. Ich fühle mich übrigens sehr geehrt. Ich habe das vorhin erfahren, dass du diese Sendung hier sehr oft guckst bzw. gehörst. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich mal sagen, und das ist jetzt auch kein Zugesülze oder Geschleime, ich finde, dass diese Sendung extrem wichtig ist für viele, für die Menschen, einfach fürs Fernsehen. Und wenn nicht sogar die wichtigste Sendung, die momentan wirklich im Fernsehen läuft oder beziehungsweise im Radio, denn sie bewirkt was. Wo haben wir heutzutage im Fernsehen noch eine Sendung, die wirklich was bewirkt, die Menschen hilft? Tägliche Talkshows zum Beispiel, das sind Sendungen, da werden Leute vorgeführt und deren Schicksal in 5 Minuten wie eine 5-Minuten-Terrine einfach irgendwie hinter sich gebracht. Ja? Und hier wird sich einfach Zeit genommen und darauf eingegangen. Ich finde einfach, muss ich jetzt einfach mal sagen, einen Preis hast du schon längst verdient für die Sendung. Dankeschön. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Zuschauer oder Zuschauerin, nämlich mit Monja. Monja ist 20 Jahre alt. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, Monja. Hallo. So, also erstmal möchte ich zum Glück sagen, dass mir wirklich leid tut wegen seinem Vater. Danke. Und ich weiß, wie das ungefähr ist. Ich habe auch jemanden verloren vor einem Jahr und es war nicht mein Vater, Gott sei Dank nicht. Aber ich weiß, wie es ist, wenn plötzlich jemand weg ist. Und aber du machst es schon. Dann wollte ich sagen, dass du echt ein ganz süßer bist, also so von deinem Leben her und von deiner Art her wirklich total natürlich. Ich denke, ich bin so aus dem Alter raus, so von Mega-Fan und so. Naja, aber mit 20, also naja. Also ich höre deine Musik wirklich ziemlich gern an. Freut mich. Und ja, so jetzt meine Frage, bevor ich die vergesse. Mhm. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, also alles, so sagen wir, bis vor deiner Schauspielerei, was würdest du anders machen? Oder gibt es Sachen, die du wirklich ganz anders machen würdest? Manchmal sitze ich schon da und denke mir, hättest du doch nicht in der Soap angefangen, sondern hättest du es lieber anders versucht, in die Schauspielerei einzusteigen. Denn man merkt einfach doch, wie viel Steine man in den Weg gelegt bekommt, wenn man bei der Soap angefangen hat. Weil die Leute sagen, du bist in dem Kästchen drin. Klischee. Ganz klar. Ne? Also du machst Musik und ich bestreite es ja gar nicht. Es gibt wirklich so viele Leute, die in der Soap sind und dann meinen, sie müssten mal irgendeine Single rausbringen, weil sie es einfach mal machen müssen. Aber das war nie mein Gedanke dahinter. Und es wird einem irgendwie nicht abgenommen. Also es ist ganz, ganz schwierig. Mit der Musik war es so schwierig, endlich mal ernst genommen zu werden, weil alle natürlich gesagt haben, mein Gott, der von der Soap schon wieder einer, und sich das noch nicht mal angehört haben. Mhm. Kann ich noch nicht mal verübeln eigentlich. Mhm. Monja, war das die Frage? Das war meine Antwort auf die Frage, Okay, danke, dass du angerufen hast. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Heike, 27 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Domian, hallo Christian. Hi. Hallo Heike. Und zwar habe ich folgende Frage an dich. Könntest du es dir vorstellen, ins Big Brother Haus zu ziehen? Ja, gute Frage, gute Frage. Never. Niemals. Promi Big Brother. Niemals Promi Big Brother. C-Promi Big Brother. Jürgen Dreves geht da bestimmt. Ja. Weil viele Leute, die sowieso ohnehin schon bekannt sind, also sprich Verona Feldbusch und Slatko und so, ohne die jetzt angreifen zu wollen, die ganze Situation in diesem Haus sollte man ja normalerweise so natürlich leben, wie es geht. Und ich finde, dieses ganze Promi-Gehabe drumherum hat die Situation unter den Bewohnern irgendwo noch ein bisschen zusätzlich aufgewühlt. Ich finde auch, dass es überhaupt nicht Back to Basic ist. Ja, Back to Basic ist für mich was anderes als Sauna, warmes Wasser, immer was zu essen haben die doch eigentlich immer da. Immer, ja. Und insofern... das heißt, du guckst schon? Ich gucke es nicht mehr. Also ich habe schon in der Zeit gesehen, so geht's mir auch. Mit Slatko, ne? Ja, ja. Die zweite habe ich auch geguckt. Natürlich. da habe ich ganz wenig reingesehen. Und dann bekommt man natürlich auch, wenn man mal zum Beispiel bei TV Total reinguckt, bekommt man auch immer mal wieder was mit. Aber es ist schon bitter. Und ins Promi Big Brother Haus würde ich niemals gehen. Ich meine, wie gesagt, Jürgen Drews wird bestimmt reingehen, Jenny Elvers kriegt ihr Kind drin, mein Gott, wir werden sehen, was passiert. Aber ja, sie kriegen keine ganz großen prominenten Leute. A-Prominenz kriegen sie. Nee, wir müssen jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, es hat ja auch irgendwie was mit Image zu tun. Mhm. Ja, wenn du in dieses Haus gehst, umringt von Jürgen Drews und wer weiß ich was, ist das, glaube ich, nicht unbedingt der richtige Weg. Ja. Und nicht, besonders nicht für mich, der gerade ich, der aus der Soap kommt, kämpfen muss gegen dieses... ich glaube, der eine oder andere Soapstar oder ausgemusterte Soapstar macht er auch mit. Natürlich, ganz klar. Also Heike, er macht nicht mit. Beruhigen, ne? Ja, finde ich auch. Aber ich will doch auch gar keine mehr sehen, oder? Beruhigen schon. Das geht bergab, ja. Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu deinem Vater. Ich kann das verstehen, weil mein Großvater, ich bin adoptiert, aber der Großvater von dieser Familie, von der ich adoptiert worden bin, der ist vor ungefähr 8 Jahren gestorben. Ich komme heute noch nicht darüber weg. Mhm. Und ein Bekannter von mir ist so ein richtiger Ersatz für diesen Großvater geworden, weil ich heute immer noch nicht diesen Tod so verarbeiten kann. Mhm. Ja. Ich weiß, wie schwer es ist. Ja, und Kopf hoch und es geht immer weiter trotzdem. Ne? Gute Heike. Ich möchte meinen Großvater an dieser Stelle nochmal ganz lieb grüßen, der hier schaut. Okay, machen wir. Tschüss, Heike. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir haben ja schon so viel über deine Musik geredet. Die Musik, die Texte schreibst du auch selbst. Und manchmal, ja. Manchmal. Genau. Ich habe mir einen Text hier rausgeholt, der heißt In Heaven. Mhm. Den hast du auch geschrieben, ne? Mhm. Hast du, ne? Ich habe hier eine deutsche Übersetzung. Ich will das mal ganz kurz ein Stückchen mal raus vortragen, damit die Leute mal einen Eindruck bekommen. Wenn ich an all die Momente denke, voll von Liebe und Zärtlichkeit, laufen Schauer meinen Rücken herab, deine Liebkosung spürend. Und ich verweile in der Erinnerung an eine Liebe, die so göttlich ist. Du bist alles, was ich begehre. Ich möchte meine Zeit verbringen. Im Himmel mit dir, im Himmel so wahr, ganz von Anfang an und Herz an Herz. Eine Liebe, die ich nie kannte, im Himmel mit dir, im Himmel so wahr. Wie ich uns sehen möchte, Hand in Hand gehend, du und ich im Himmel. Wow. Warum singst du das nicht auf Deutsch, Mensch? Dann wär's ein Schlager. Nein, warum? Warum? Warum? Das ist doch toll. Das versteht man doch nicht so im Englischen. Ich denke schon. Ach, also in Heaven wird, glaube ich, jeder verstehen. Ja, aber so in Heaven with you. Gut, oder? Ja, die Überschrift vielleicht schon. Ne? Aber so diese Feinheiten und dieses Gefühl, was auch dadurch so rüberkommt. Es hat, also ganz platt gesagt, hat es einfach damit zu tun, dass ich diese Musik gerne mag. Mhm. Also ich höre sehr viel englischsprachige Musik. Mhm. Kaum deutsche Musik, außer vielleicht ab und zu mal Grönemeyer. Grönemeyer, in diesem Fanbuch steht, welches von dir autorisiert ist, dass du Grönemeyer sehr gut nachmachen kannst. So sieht's aus. Mach mal. Wirklich? Mörder, Bochum, Chaos, Luxus, Kinder an die Macht, Domian, Dankeschön, Bochum, klasse. Männer haben schwer, nehmen's leicht, Dankeschön, außen hart und innen. Ganz weich. Ja, das ist. Ja. Hat was. Ja, es hat wirklich was von Grönemeyer. Aber du magst ihn auch. Ja, ich finde ihn klasse, absolut. Toller Mann. Ja. Ich verehre ihn auch sehr. Er ist vor allem der einzige wirklich deutsche große Popstar. Mhm. Also. Ja, neben Western Hall. Deutschsprachige. Ne? Ja, gut, stimmt, das ist wahr. Aber ich finde, seine Texte sind einfach unerreicht. Aber dir ist es so, dass du dich mehr zu Hause fühlst in auch dieser englischsprachigen Musik? Genau, es hat einerseits damit zu tun, natürlich, dass ich das selber gerne höre und singe. Ich singe auch sehr viel Balladen und mit deutschem Text kann es sehr schnell eben auch ins Schlager kippen, ganz klar. Das ist die Kunst, das halt dann so hinzukommen. Ja, genau, das ist die Kunst, ja. Andererseits ist das natürlich auch für den internationalen Markt interessanter. Ja, wenn man diese scheiß Engländer nur okay, mein Gott. Wir haben jetzt die Simone und Simone ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Simone. Ja, erstmal muss ich, weil ich ja schon so oft geguckt habe, erstmal sagen, dass du zuckersüß bist, dass ich dich immer so schnucklig finde und eigentlich schade finde, Domian, du, dass du nicht natürlich auf Frauen stehst. Ich stehe ja auch ein bisschen auf Frauen. Also so das ganz, sagt meine Mutter auch immer. So ganz bin ich der Frauenwelt nicht verloren. Nein, nein, keine Sorge. Es gibt da gewisse Anteile, doch schon. Aber nur ein bisschen. Ja, ich sage ja immer 30% hetero und 70% wohl. Ach so. Aber immerhin, ne? 30%. Schnucklig bist trotzdem. Dankeschön. Aber es geht hier jetzt überhaupt nicht um mich heute, sondern um ihn hier. Ein bisschen schlecht, Domian. Ich sage, es geht hier gar nicht um mich heute, sondern um ihn, meinen Gast. Ich bin jetzt nicht der absolute Fan von Christian. Ich kenne ihn. Ich kenne viele Daily Soap Stars. Mhm. Ich habe eine 16-jährige Tochter und kann das jetzt in unserer Familie hier, wie wir leben, zu dritt in unserem Haushalt, ist eigentlich meine Frage jetzt an Christian. Wir gucken viele Daily Soaps, also welche, die wir immer gucken, meine Tochter und ich hauptsächlich, mein Freund gar nicht. Und der ist eigentlich der Meinung, ich muss eigentlich sagen, ich auch, ob sich die Schauspieler, die das spielen, überhaupt mal Gedanken darüber machen, dass das eigentlich mit der Realität wenig zu tun hat. Vielleicht nicht das, um was sie spielen, okay, sondern das, was sie haben. Ja. Die Klamotten, die viel öfter als man, viel öfter als viele Zuschauer bestimmt denken. Also was meinst du, wie oft wir da gestanden haben und uns an die Köpfe gefasst haben, gesagt haben, das ist doch wieder unglaublich, was sie da an Dialogen schreiben oder was. Aber ihr könnt gar nichts machen. Ihr müsst das spielen. Natürlich. Ne? Es ist auch gar nicht die Zeit dazu da, darum zu diskutieren. Es muss so viel, es müssen 25 Minuten an einem Tag abgedreht werden. Fertiges Material. Das ist Fließband, ne? Das ist so hart. Das ist Fließband, ganz klar. 20 Minuten hast du höchstens für eine Szene. Dann muss es weitergehen. Und natürlich machen wir uns da Gedanken. Und es sind sich sehr viele bewusst darüber, dass sich dass das alles viel zu überspitzt dargestellt wird, dass alles natürlich immer hippe Klamotten, hippe Sätze und alles ist cool, natürlich, ganz klar, gebe ich dir absolut recht. Ich meine, die Kinder, ich meine, ich bin ja nur selber Jungkinder geworden und kann mich ja eigentlich auch darin versetzen, was die auch jetzt haben wollen, ne? Ja. Und man versucht ja auch, jeden Wunsch deinem Kind zu erfüllen. Ich aber wenn nur, die da alle Simon, sagen, mal guck dir das an, im wahren Leben ist es nicht so. Wir müssen dafür lange sparen, um uns vielleicht solche Küchenteile dahinzustellen, wie die da im Du hast völlig haben. Recht. Aber ich glaube, da sind die Schauspieler gar nicht so richtig ansprechbar. Der Produzent müsste hier sitzen. Ganz klar. Weil die haben die Macht. Die sind dafür nicht die Ansprechpartner, aber die spielen ja nun mal darin. Und vielleicht macht sich mal jemand Gedanken, ich weiß ja nicht, aus ganz welchen Familienverhältnissen, die alle werden sehr auch nicht multireich sein, die da mal irgendwann einsteigen. Nee. Ne? Dass sie mal sehen oder die hippen Klamotten, wie Christian gerade gesagt hat, und die Tochter vielleicht jeden Tag sagt, oh Mama, guck mal, jetzt heute hat sie diese Teil an, irgendwo in jedem Laden muss es das doch geben. Ganz, gehen wir ganz mal oft, los, ja. Ne? Also kritische Anmerkungen zu den Soaps, völlig richtig, du hast vollkommen recht, aber leider ist es so und es wird auch so weiterlaufen. Ja, ne? Klar, natürlich. Tschüss Simone, Grüße an die Tochter. Ja, danke auch. Schön. Tschüss. Tschüss und viel Spaß noch. Dankeschön. Ach. Aus was für familiären Verhältnissen kommst du eigentlich? Was war dein Vater von Beruf? Er hat bei, jetzt sage ich, ich verwechsel die beiden immer, KHD gearbeitet. Das ist ja der Klöckner-Humboldt-Deutz. In einer gehobenen Position oder war ja relativ arm? Also Mittelschicht. Du hast das gerade so beschrieben, nachvollziehbar, wie sehr dich das umgehauen hat, als dein Vater verstorben ist. Gab es da mal Momente, dass du an Selbstmord gedacht hast? Dass du sagst, ich verkrafte das nicht mehr? Nicht wirklich daran, es zu tun. Weil letztendlich für den letzten Schritt wäre ich wahrscheinlich zu feige. Mhm. Aber natürlich kommen dann solche finsteren Gedanken auf, dann in so einem Moment. Absolut. Was würdest du sagen, jede schlimme Zeit hat ja oftmals auch in irgendeiner Weise eine positive Nachwirkung auf Menschen, auf Gefühl, auf Seele. Was diese dramatische Erfahrung dir Positives gegeben hat? Es hat mir früher als wahrscheinlich dann anderen Teenies klar gemacht, was wirklich wichtig ist, nämlich wirklich intensiv zu leben und die kleinen Problemchen, die man so hat, nicht so wirklich ernst zu nehmen und einfach auch mal zu sagen zu können, ach komm, das wird auch schon wieder besser. Zum Beispiel jetzt auch im Job, natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen, man kann ja nicht immer erfolgreich sein und auch wenn man mal dieses Tief hat, dann sich zu sagen, okay, aber hey, es gibt Schlimmeres, dann bin ich in 2 Monaten halt wieder da oder... Kannst du sagen, was für dich so aktuell im Moment oder überhaupt nach deinem Lebensgefühl das Wichtigste für dich im Leben derzeit ist? Ja, meine Freunde, meine Familie, meine Freundin, auf jeden Fall. Also die Zeit mit den Leuten zu verbringen, die mir wirklich was bedeuten. Sehr sympathisch, also nicht der Job, du nennst jetzt nicht den... Nein, also letztendlich nicht. Es ist natürlich auch schon wichtig und... Aber Menschen sind immer wichtiger, absolut. Immer, immer, ja. Apropos Menschen, ein Mensch soll ran. Johannes, 17 Jahre, hallo. Hallo. Johannes, deine Frage an Christian. Was hältst du vom Thema BSE und Maul und Klauen solche? Ja, hat er gerade schon so ein bisschen versucht. Ne? Ja, also BSE, ja, ich bin auch einer von denen, die jetzt ein bisschen vorsichtig ans Rindfleisch gehen, obwohl man ja langsam gar nicht mehr wissen kann oder weiß, was man essen soll und darf. Dann sind jetzt die Schweine und dann werden es bald die Hühner und Also es ist so schwierig und... Aber du bist kein Vegetarier und hast auch immer Fleisch gegessen? Ja. Mhm. Und eigentlich ist es ja Quatsch, jetzt plötzlich aufzuhören, denn dann hat man das wahrscheinlich schon längst drin. Längst? In sich, Im Moment ist es so gut kontrolliert wie nie. Ne? Ja. Die letzten Jahre war es halt schon. Ja, genau. Aber McDonald's bin ich immer noch so ein bisschen... Ja. Obwohl man ja auch nicht ganz weiß, ob das wirklich Fleisch ist. Was insofern. Ja, das ist eine schwierige Frage, Johannes, ne? Was denkst du denn? Ja. Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Also vor Jahren haben wir das auch schon gegessen und wenn, dann haben wir es schon. Und eben. Das ist halt das Einzige. Isst du es denn jetzt weiter? Ja, schon. Also manchmal versuche ich darauf zu verzichten, aber manchmal ist es halt auch schwer, weil manchmal es schmeckt halt auch ziemlich gut, muss ich sagen. Aber ich finde es... Auch das Positive an dieser ganzen Geschichte ist, dass man darüber nachdenkt, endlich, wie man Landwirtschaft zu betreiben hat, wie man mit Tieren umzugehen hat. Ne? Dass es hoffentlich bald nicht mehr diese grauenhafte Massentierhaltung gibt. Ich habe noch was gesehen mit Hühnern. Die ich habe es auch gesehen, ja. Aufgehängt grauenhaft. Schlimm. Johannes, das war deine Frage. Genau. Okay, tschüss. Tschüss. Wir haben ja gerade schon mal über die Fans gesprochen, über so ein bisschen das angesprochen. Wie viel Fan-Post bekommst du in der Woche? Ich habe das gar nicht so im Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen. 10, 100, 1000 im Monat? Es hat immer was damit zu tun, ob du jetzt gerade on air bist oder nicht. Stimmt, also während der Nestrocker zum Beispiel Zeit war es wieder etwas mehr und dann waren es ein paar hundert in der Woche oder sowas. Und aber das kannst du doch gar nicht alles mal lesen. Nein, mache ich auch nicht. Mhm. Das geht leider auch nicht. Mhm. Also da haben wir Fanclubs, da haben wir Leute für auch Management oder Plattenfirmen, die das machen. Und die geben mir ab und zu mal ein, wenn sie sagen, guck mal, der ist besonders schön. Mhm. Schicken die Leute dir auch Geschenke? Ja. Was denn so? Außer den Plüschtieren? Naja, sehr viele Süßigkeiten. Also zum Beispiel habe ich mal gesagt, dass ich diese kleinen weißen Dinger gerne mag. Die kleinen weißen Dinger? Ja, von der Insel immer dieses... Nee, ach so, diese, ja, ich weiß nicht. Raphael, genau, das war's. Es ist ganz leicht. Ne? Ja, und im Sommer kann man es essen. Ja, genau. Und jetzt kann ich die Dinger nicht mehr sehen, weil die wurden mir tonnenweise geschickt. Ja. Also nicht schicken? Nein, nicht schicken. Nicht. Ich mag gerne Plasma-Fernseher. Wie gesagt, aber nein, natürlich nicht. Und insofern, also viele Süßigkeiten. Und eine hat mir zum Beispiel auch mal einen Riesenteppich gemacht aus Gummibärchen. Das ist ja alles süß. Gibt es noch obszöne Sachen, die Mädels hier schicken? Bestimmt, oder? Die bekomme ich dann aber nicht mit. Getragene Slips oder irgendwas? Das bekomme ich dann mit, wenn ich auf der Bühne bin. Oder zum Beispiel Tampons oder sowas. Ja, natürlich. Aber was soll ich mit den Tampons? Das ist dann die Frage immer. Geht es dir denn manchmal dennoch nicht so ein bisschen auf den Geist, so diese ganzen kreischenden Mädchen und so ganz ehrlich? Manchmal schon, aber nicht deswegen, weil sie eben kreischen und laut sind, sondern weil ich manchmal denke, wen kreischen sie denn da an? Wen vergöttern sie denn da so? Das bin ja eigentlich nicht ich. Das ist so das Ding, ja. Ja, genau. Und insofern manchmal... Unverständnis, aber im Großen und Ganzen natürlich hat es auch ein bisschen was mit dem gestreichelten Ego zu tun, natürlich. Klar, wenn man auf die Bühne geht und kein Schwein reagiert oder es gibt nur so lauses Plötsch, Plötsch, dann ist das natürlich... Gab es Heiratsanträge und sowas? Bestimmt. Ja, gab es auch. Ja. Hast du eigentlich, ist das für dich ein Problem, die Überlegung, wie ziehe ich diese ganz jungen Fans ein, wie binde ich die an mich? Nicht, dass die nach 2 Jahren irgendwie weg sind. Das kann man gar nicht irgendwie überlegen. Also das ist so schnelllebig heute. Zum Beispiel hat eine mir mal geschrieben, da war ich gerade einen Monat weg mit Nestrocker von der ersten Staffel, die war da vorbei. Da hieß es schon, ach, die haben da lange nichts mehr gehört, bist du schon weg vom Fenster oder was ist los? Also es geht so schnell, es ist... Man muss ständig präsent sein in diesen Masken. Ja, aber das will ich gar nicht. Also insofern nehme ich das hin. Ich lieber nicht so oft präsent und dafür Qualität liefern und Fans nicht verarschen. Slatko heute lässt grüßen. Ja. Und insofern, so ein Auftritt muss uns eigentlich spätestens heute alle aufgeweckt haben. Ich glaube, das war auch so. Ich glaube es. Jetzt geht unsere Sendung an mich zu Ende. Wir wissen die Schlussmusik. Was ist jetzt so als nächstes dein Traum, dein Ziel, was du gerne erreichen möchtest? Also eigentlich möchte ich einfach weiterhin das machen können, was ich wirklich will. Und was eher Musik oder eher Schauspielerei? Kann ich nicht sagen. Beides. Also solange beides noch miteinander vereinbar ist, möchte ich es gerne beides machen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Toi, für alles, was du machst. Mach weiter mit deiner Sendung, ja. Ich danke dir, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Alles Gute. Dankeschön. So, meine Lieben, das war's auch für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Anne Buchholz, Thorsten Palot, Dirk Winhülsen und Angela Koch. Wir sind nächste Woche wieder da am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag 1 Uhr mit einer offenen Telefon-Talkshow, dann für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche ein schönes und gutes Wochenende, sage ciao und bye bye, bis nächste Woche. Tschüss. Schlaf gut.